Wir sind das Licht der Welt. Das sind wir Christen. Mitten in dieser finsteren Welt sind wir wie ein helles Feuer oben auf einem Berg, das mitten in die dunkle Nacht hinausscheint. Und ich weiß, das klingt jetzt nicht gerade demütig, oder? Also wenn man mit so einem Selbstbewusstsein durchs Leben geht, zu sagen, ihr seid Finsternis und ich bin das Licht und ich bin gekommen, um Licht in euer Leben zu bringen, dann gute Nacht. Und dennoch sagt Jesus uns das zu. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich möchte mir mit euch heute eine Facette von dem anschauen, was es heißt, dass wir als Christen das Licht der Welt sind. Denn eine Sache, die das Licht tut, ist, dass es den Schmutz aufdeckt. Vielleicht kennt ihr das auch. Ein Fleck ist nirgends so zu sehen, als wenn die Sonne heftig drauf scheint. Wenn man eine Familienfeier ausrichtet, dann freut man sich auf der einen Seite über schönes Wetter. Man freut sich, wenn die Sonne scheint an so einem Tag. Und gleichzeitig fürchtet man sich etwas, wenn die Sonne scheint. Weil Oma dann sieht, dass ich die Fenster nicht geputzt habe. Und man sieht jedes Staubkorn in der Ecke. Vielleicht ist das bei euch zu Hause ähnlich, dass das Wohnzimmer spätabends irgendwie viel sauberer aussieht, wenn die Sonne dann nicht mehr so reinscheint. Das macht einen großen Unterschied. Weil Licht das tut. Licht bringt den Schmutz oder macht den Schmutz sichtbar. Und im übertragenen Sinne ist das auch unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt. Wir sollen den Schmutz dieser Welt sichtbar machen. Wir sollen aufzeigen, was in dieser Welt alles falsch und schief läuft. Paulus schreibt es so im Epheserbrief, 5. Kapitel, die Verse 8 bis 14. Ich lese die euch einmal vor. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Was Paulus hier beschreibt, in sehr dichter Form, mit sehr wenigen Versen, ist im Grunde ein Prozess, der entsteht, wenn wir als Christen mit unserem Licht in das Leben anderer Menschen treten. Nämlich drei Dinge. Das Erste, was passiert, ist, dass die Sünde der Menschen aufgedeckt wird. Das Zweite, was passiert, ist, dass die Menschen das erkennen, dass sie im Finstern sind. Und das Dritte dann, dass sie darüber selbst das Licht finden, dass sie Jesus finden und dabei selbst zum Licht werden. Das ist der Prozess, den Paulus sich erhofft, wenn wir Christen in das Leben anderer Menschen kommen und mit unserem Licht auch das Leben anderer hell machen, sodass sie selber zu Jesus finden. Und nun ist ja die Frage, wie geht das konkret? Und mir fehlt nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass das in der Realität ganz schnell richtig schief gehen kann. Sodass ich mir denke, bitte bloß nicht. Wir stellen uns mal folgendes Szenario vor. Bei dir auf der Arbeit gibt es einen sehr, sehr christlichen Arbeitskollegen und du wärst in diesem Beispiel kein Christ. Und es ist Frühstückspause und dein sehr, sehr christlicher Arbeitskollege kommt zu dir, setzt sich auf den Tisch und sagt dir, ich bin Christ, ich bin Licht und du bist Finsternis. Aha. Und ich möchte gerne heute mit meinem Licht in dein Leben leuchten und zeigen, wo es bei dir im Leben überall finster ist. Okay, weil dann kannst du selbst zum Licht finden und selbst Licht werden, so wie ich im Licht bin. Danke. Also, wenn ein Gespräch irgendwie auch nur ungefähr in so eine Richtung läuft, bei einem mehr oder weniger fiktiven Arbeitskollegen, wir alle würden wahrscheinlich die nächsten Frühstückspausen uns irgendwie auf der Toilette verstecken, um diesem Jesus-Freund aus dem Weg zu gehen. Und deswegen ist ja die Frage, Moment, wie kann das praktisch gehen? Das Licht ins Leben anderer Menschen zu bringen, ohne dass die anderen denken, Hilfe, ich will weg hier. Ich glaube, in dem, was Paulus an die Epheser schreibt, gibt es da für uns was zu lernen. Und ich habe es mal für mich so runtergebrochen, es gibt zwei Strategien, wie das funktionieren kann, dass unser Licht leuchtet in das Leben anderer Menschen. Und es gibt in diesem Text auch ein Lied für den Fall, dass das mal nicht so fruchtet. Und das wäre meine Gliederung für den Rest dieser Predigt. Zwei Strategien und ein Lied für den Fall, dass das mal nicht so fruchtet. Fangen wir mal an mit der ersten Strategie, wie wir Licht in diese Welt bringen können als Christen. Und das heißt runtergebrochen, lebe das, wer du bist. Sei, wer du bist. Denn es geht nicht darum, dass ich meinem Arbeitskollegen selbstgerechte Vorträge halte, sondern dass ich als Christ unaufgeregt, wirklich unaufgeregt, das lebe, was ich bin. Und wenn ich dann anfange, anders zu leben, wenn mein Leben sich verändert, wenn mein Leben von dem geprägt ist, was Paulus hier beschreibt, nämlich von Güte, von Gerechtigkeit, von Wahrhaftigkeit, von Wahrheit, das macht andere neugierig. Wenn ich anfange, ein wahrhaftiger Kollege zu sein, auf den man sich verlassen kann, wo man weiß, hey, wenn der mir was zusagt, das hält er auch ein. Ein solches Leben fängt an, andere neugierig zu machen. Wenn mein Leben leuchtet wie der Mond, dann werden Menschen anfangen, nach der Sonne zu fragen. Ich finde das sehr berührend, wenn ich das so hier bei uns in der Gemeinde wirklich im ganz, ganz Kleinen erlebe. Dass Familien anfangen, zu Jesus zu finden. Und dann verändert sich was in den Familien. Dann fangen beispielsweise Eltern an, anders mit ihren Kindern umzugehen. Und andere von außen sehen das und kriegen das mit und werden neugierig und stellen dann im Grunde die Frage, was ist die Sonne, die diesen Mond leuchten lässt? Und dabei geht es eben nicht darum, dass ich krampfhaft versuche, fromm zu leben, weil man uns dann diesen Krampf sowieso ansehen würde. Paulus empfiehlt uns hier eine andere Strategie. Seine Strategie ist, führ dir doch vor Augen, was du bist. Mach dir doch einmal klar, wer du als Christ bist. Und allein wenn du das vor Augen hast, wird das schon allen Unterschied machen. Er sagt es so, ihr seid doch Licht in dem Herrn, also wandelt auch als Kinder des Lichts. Lebe, wer du bist. Vielleicht ein Beispiel, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Ich war vor einiger Zeit auf einer Hochzeit und diese Hochzeit, die Zeremonie fand draußen statt. Und draußen auf der Rasenfläche waren schon die Stühle aufgebaut und auf den Stühlen saß die Familie und die Freunde und vorne stand der Bräutigam. Nur eine war noch nicht da, nämlich die Braut. Und dann war es endlich soweit. Die Braut war im Anmarsch und kam immer dieser Rasenfläche näher und näher. Nur hatte es knapp eine halbe Stunde vor der Zeremonie in Strömen geregnet. Kurz und knapp, aber man sieht den Boden an. Der Weg, den die Braut zu nehmen scheint, ist mehr oder weniger mit Schlamm bedeckt. Und ich weiß noch, wie so ein Raunen durch die Hochzeitsgesellschaft geht, weil alle schon ahnen, dass diese wunderschöne Braut mit ihrem wunderschönen Kleid durch den Schlamm geht. Und jeder weiß, eine wunderschöne Braut mit einem wunderschönen Kleid darf nicht durch den Schlamm. Und ihr Schwager sprang schon auf, lief ihr entgegen und wollte ihr einen anderen Weg zeigen. Und zum Glück nahm die Braut dann auch den alternativen Weg und ging nicht durch den Schlamm. Weil jeder von uns instinktiv wusste, wenn man so schön ist, darf man nicht durch den Schlamm. Wir als Christen sind die Braut Christi. Also lasst uns nicht durch den Schlamm gehen. Es gibt Dinge, die sollten wir als Christen lassen, weil sie nicht unserer Würde als Braut Christi entsprechen. Wir sind Licht. Wir als Christen sind Licht. Kommt, dann lasst uns doch bitte auch im Licht leben. Lasst uns das leben, wer wir sind. Lebe, wer du bist. Du bist eine ewige Seele. Königreiche, Staaten, Institutionen, all das wird vergehen, all das wird am Ende nicht mehr sein, aber du wirst sein, weil du ewig bist. Du bist wertvoll, also geh mit dir auch bitte so um. Jesus wird deinen Körper am jüngsten Tag auferwecken, weil dein Körper jetzt schon ein Tempel des Heiligen Geistes ist, also bitte geh mit deinem Körper auch so um. Lebe, wer du bist. Dein Leben war finster, du warst finster, aber Jesus ist in dein Leben getreten und hat es hell gemacht. Das ist ja am Karfreitag passiert. Jesus ist am Karfreitag an einem Kreuz gestorben und es war finster, es war absolut dunkel, weil Jesus in dem Moment die ganze Finsternis, die ganze Sünde deines Lebens absorbiert hat, auf sich genommen hat, für dich getragen hat, weggetragen hat. Und als er am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist, ist er mit seinem Licht in dein Leben auch gekommen und hat dein Leben wieder hell gemacht. Du hast Hoffnung. Du sitzt nicht mehr im Dunkeln. Du sitzt nicht mehr im Schatten des Todes, wo man nur verzweifeln kann. Du bist im Licht, du bist in der Hoffnung, also lebe auch so. Und dann, wenn Menschen den Mond sehen, werden sie anfangen, nach der Sonne zu fragen. Das war Strategie Nummer 1. Jetzt Strategie Nummer 2. Also, wenn das eine ist, dass die Menschen nur auf unser Leben gucken, geht es vielleicht doch auch mit Reden, dass unser Licht in das Leben anderer Menschen scheint? Wie kann ein Gespräch ablaufen, dass es nicht so extrem übergriffig ist, dass die anderen denken, oh, der will mich klein machen und mir sagen, ich bin Finsternis, er ist Licht, Hilfe, ich will weg hier. Wie kann es zu einem guten Gespräch kommen, das mich auf eine heilsame Art und Weise überführt? Das wird in den seltensten Fällen eine direkte Konfrontation sein, weil die meistens nicht fruchtet. Manchmal braucht es das auch. Ein guter Freund ist jemand, der einem auch mal sehr direkt rein Wein einschenken kann. Aber meistens führt eine direkte Konfrontation nicht dazu, dass ich meine eigene Finsternis sehen kann. Und wenn ich dann drüber nachdenke, was sind denn eigentlich die Momente, wo ich das kann, wo ich das annehmen kann, irgendwie meine eigene, also zu merken, dass bei mir was nicht stimmt, dann sind es vielleicht solche Momente, wo ich als Beispiel, ich bin krank. Ich weiß nicht genau, was ich habe, aber ich fühle mich schlecht, es tut weh und doch schleppe ich mich zur Arbeit, ich setze mich an meinen Schreibtisch, versuche irgendwie produktiv zu sein und dann kommt eine Kollegin zu mir und sagt, ich weiß, es geht mich eigentlich nichts an, aber du siehst gar nicht gut aus. Okay? Du, wie wär's, wenn du dir heute den Rest des Tages freinimmst und zum Arzt gehst? Ich glaube, das wäre gut. Meinst du wirklich? Ja. Okay. Danke dir. Also, das sind ja Momente, wenn jemand einfühlsam mir hilft, mein Problem zu sehen, wo ich es annehmen kann. Und ich denke, so in dem Gustus, in der Haltung, würde ich auch gerne über das Thema sprechen, wenn andere Menschen in der Finsternis sind. Es gibt eine Art von Gespräch, die zu einer heilsamen Selbsterkenntnis führen kann. Und es gibt auch ein Wort in dem, was Paulus schreibt, das mich irgendwie neugierig oder das ich total spannend fand, weil ich glaube, darin steckt etwas, wie es gelingen kann, solche Gespräche zu führen. Und das ist das Wort fruchtlos. Paulus stellt ja zwei Dinge gegenüber. Er sagt, es gibt die Werke der Finsternis und es gibt die Frucht des Lichts. Und die Werke der Finsternis nennt Paulus fruchtlos, weil er sagt, es gibt Dinge, an die hängen wir Menschen unsere Herzen und die machen für einen Augenblick Spaß, die machen für einen kleinen Augenblick viel Spaß, aber sie bringen am Ende keine Frucht. Sie sind am Ende fruchtlos. Am Ende des Tages lassen sie mich leer und in der Finsternis zurück. Und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Paulus in dem Kontext dieser Verse, die ich vorgelesen habe, also in dem 5. Kapitel des Epheserbriefes, 3 Beispiele nennt für fruchtlose Werke, wo uns das vielleicht sofort einleuchtet. Die 3 Beispiele, die er nennt, sind Trunkenheit, Unzucht und Habgier. Es geht also um Alkohol, es geht um Sex und es geht um Geld. Und es gibt eine Art, damit umzugehen, die eben fruchtlos ist. Allein das Beispiel Alkohol, da leuchtet es einem ja unmittelbar ein. In dem Moment, wo ich zu viel trinke, fühlt es sich erstmal gut an, ich bin irgendwie im Rausch. Aber schon am nächsten Morgen mit einem heftigen Kater fühlt es sich eben nicht mehr so gut an. Und wenn ich dauerhaft zu viel trinke, Trunkenheit nennt es die Bibel, dann werde ich am Ende mich kaputt machen. Es bringt keine Frucht, es ist fruchtlos. Über die lange Perspektive. Ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, der war jedes Wochenende feiern. Jedes Wochenende mit seinen Jungs unterwegs und zwar so hart feiern, dass er immer einen Filmriss hatte, dass er sich nicht erinnern konnte, was zwischen Freitag und Sonntag passierte. Also echt heftig. Und dann lernte dieser junge Mann irgendwann ein Mädchen kennen. Und dieses junge Mädchen, junge Frau, die hatte schon ein Kind. Und dann erwischte er sich eines Freitagsabends dabei, dass das Telefon klingelte und die Jungs waren dran und sagten, hey, wollen wir nicht wieder feiern gehen? Und er sagte, nee, ich habe heute Abend keine Zeit. Ich habe der Kleinen versprochen, mit ihr die Eiskönigin zu sehen. Und ich fand das irgendwie so einen berührenden Moment, als er das erzählte, weil das eine ist Spaß für den Moment, mit den Kumpels feiern gehen und sich völlig abschießen mit Alkohol. Für einen anderen Menschen, für einen anderen kleinen Menschen da zu sein, das ist Frucht. Das zweite Beispiel, das Paulus nennt, ist Sexualität. Man kann sie nutzen, um kurzfristig Spaß zu haben. Aber das bringt keine Frucht. Oder man lebt seine Sexualität in der Ehe. Und es bringt Frucht. Es bringt Kinder hervor. Was natürlich im Augenblick anstrengend ist, aber was auf die lange Sicht Frucht trägt. Das Leben eines Menschen zu bereichern. Und ich kenne jetzt auch Paare, die vielleicht keine Kinder haben. Aber die für andere da sind, die mit ihrer offenen Tür ein Segen für das Leben anderer Menschen sind und dadurch Frucht in das Leben anderer Menschen schmuggeln. Drittes Beispiel, Geld. Ich kann das Geld, das Gott mir nur anvertraut hat, dafür nutzen, kurzfristig Spaß zu haben. Oder ich kann das Geld nutzen, um Segen in das Leben anderer Menschen zu bringen, denn dafür ist es da, Frucht zu bringen. Der Punkt bei einer Frucht ist, du kannst eine Frucht nicht machen. Eine Frucht entsteht immer automatisch an einem gesunden Baum. Wenn ein Apfelbaum gesund ist, wenn ein Apfelbaum an dem richtigen Ort steht, wenn er genügend Wasser bekommt, genügend Licht bekommt, dann wird ein Apfelbaum im Herbst ganz automatisch Frucht bringen. Braucht man gar nicht mehr viel tun. Und so ist es auch mit uns. Damit unser Leben wirklich Frucht trägt, braucht es den richtigen Ort, um zu wachsen. Und der ist bei unserem Schöpfer. Der ist in der Gegenwart Gottes. Und ich finde, das ist eine verheißungsvolle Spur, eigentlich mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, was trägt im Leben wirklich Frucht? Und das als von einem Kranken zum anderen Kranken. Darüber zu reden, hey, was sind die Dinge, die am Ende wirklich bleiben, was wirklich zählt? Und ist es nicht vielleicht das, was ich nur in der Gegenwart Gottes finden kann? Also, soweit die beiden Strategien. Erstens, lebe als der du bist. Du bist Licht, also lebe auch als Licht. Das zweite, gute Gespräche über das zu führen, hey, was bringt in meinem Leben wirklich Frucht? Und finde ich das vielleicht nicht bei Jesus? Und je länger ich über all das nachdenke, und vielleicht geht euch das hier auch so, ist, dass ich merke, Mensch, eigentlich weiß ich, dass ich ein Kind des Lichts bin. Und trotzdem verkrieche ich mich so oft immer wieder in der Finsternis. Ich weiß, ich bin eine Braut und trotzdem laufe ich Woche für Woche wieder durch den Schlamm. Ich weiß, dass die Werke der Finsternis keine Frucht bringen, aber trotzdem will ich manchmal den schnellen Spaß. Und dann ärgere ich mich hinterher über mich selbst. Für uns singt Paulus ein Lied. Er endet seine Zeilen nämlich mit einem Lied. Das Lied geht so. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir wissen nicht ganz genau, woher diese Verse kommen, aber es scheint ein Zitat zu sein, denn Paulus beginnt sie mit »Darum heißt es«. Und man kann vermuten, dass sie vielleicht aus einer alten Taufliturgie stammen, dass als die Menschen damals Taufe gefeiert haben, dass das den Täuflingen in diesem Taufgottesdienst gesagt wurde. »Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.« Und indem Paulus nochmal dieses Lied hier am Ende anstimmt, erinnert er die Epheser an ihre Taufe und uns gleich mit, so wie wir oft unsere Gottesdienste auch mit einer Tauferinnerung beginnen, wenn wir sie im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes feiern, der Name, auf den wir getauft sind. Weil das heißt Christsein, regelmäßig, immer wieder, täglich im Grunde, zu meiner Taufe zurückzukehren und neu ans Licht zu treten, neu aus der Finsternis ins Licht zu treten, weil ich zum Licht gehöre, weil ich Licht bin in Jesus. Darum, wenn du jetzt hier gerade merkst, dass du in der letzten Zeit in der Finsternis warst, dass du dich in eine finstere Höhle verkrochen hast, dann spricht Jesus Christus heute zu dir, komm raus. Komm raus aus deiner dunklen Höhle. Komm raus ans helle Licht. Komm raus ans helle Licht und fang an zu leuchten. Denn Jesus Christus, dein Licht ruft dich. Amen.